Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好 ，Ich bin Thomas. Das letzte Mal haben wir einige wichtige Ausdrücke zum Thema Bank gelernt. Wiederholen wir kurz das Wichtigste davon. 您要办理什么业务？ 您要办理什么业务 ？Was kann ich für Sie tun? 我想换美元。Ich möchte US-Dollar wechseln. 我想换美元。 现在的汇率是多少？ 现在的汇率是多少 ？Wie ist der aktuelle Wechselkurs？ 美元又跌了。The US dollar is wieder gefallen. 美元又跌了。 Hören wir nun noch einmal alle Dialoge der letzten Lektion an. 您要办理什么业务？ 我想换美元。 你想换多少美元？ 1500美元。现在的汇率是多少？ 人民币对美元是7:1。 美元又跌了。 是，要是上个星期换就好了。 其实也差不了多少。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 您好，要帮忙吗？我交电话费。我交电费。银行星期日休息吗？ Wie schon vorhergehende Lektion erwähnt, zahlt man in China auch verschiedene Rechnungen bei der Bank. Der Bankangestellte fragt daher zur Begrüßung vielleicht Hallo, brauchen Sie Hilfe? Also, 您好，需要帮忙吗？ 您好，需要帮忙吗？ 您好 ，Hello。 您好。 要 ，brauchen。 要。 帮忙 ，Hilfe。 帮忙。 Ma eine Fragepartikel。 Ma。 您好，要帮忙吗？ 您好，要帮忙吗 ？Hallo, brauchen Sie Hilfe? 您好，要帮忙吗？ 我交电话费。 请跟我来。 谢谢。 不客气。 Ma ist eine Fragepartikel am Ende eines Satzes. Normalerweise sollte die darauf folgende Antwort dann entweder ja oder nein lauten. Ein Beispiel: 要帮忙吗 ？Also brauchen Sie Hilfe? 要帮忙吗 ？Oder auch: 银行星期日休息吗 ？Haben Banken sonntags geschlossen? 银行星期日休息吗？ 他是你的朋友吗 ？Is he deine Freundin？ 他是你的朋友吗？ 您好，要帮忙吗 ？Hallo, brauchen Sie Hilfe？ 您好，要帮忙吗 ？Wie sage ich, ich möchte meine Telefonrechnung bezahlen auf Chinesisch？ 我交电话费。 我交电话费。 我交 heißt ich bezahle. 我交 电话费 Telefonrechnung. 电话费。 我交电话费。Ich möchte meine Telefonrechnung bezahlen. 我交电话费。 您好，要帮忙吗？ 我交电话费。 请跟我来。 谢谢。 不客气。 Wenn ich meine Stromrechnung bezahlen möchte, wie sage ich das auf Chinesisch? Das heißt, 我交电费。 我交电费。 电费 Stromrechnung. 电费。 我交电费。 我交电费。Ich möchte meine Stromrechnung bezahlen. 您好，要帮忙吗？ 是的。我交电费， 请您到第三个窗口。 Viele müssen ja unter der Woche arbeiten und haben keine Zeit, Bankgeschäfte zu erledigen. Ich frage mich also, ob Banken in China auch am Sonntag geöffnet haben. Wie heißt das auf Chinesisch? 银行星期日休息吗? 银行星期日休息吗? 银行, Bank. 银行. 星期日, Sonntag. 星期日. 休息 heißt wörtlich sich ausruhen. 休息. Ma, eine Fragepartikel. Ma. 银行星期日休息吗? Haben Banken sonntags geschlossen? 银行星期日休息吗? 银行星期日休息吗? 不休息, 早上9点开门。 明天早上我就去交费。 Okay, wiederholen wir nun kurz die nützlichen Ausdrücke der heutigen Lektion. 您好,要帮忙吗? 您好,要帮忙吗? 要帮忙, Hilfe brauchen. 要帮忙。 我交电话费。 我交电话费。 Ich möchte meine Telefonrechnung bezahlen. 电话费, Telefonrechnung. 电话费。 我交电费, ich möchte meine Stromrechnung bezahlen. 我交电费。 电费, Stromrechnung. 电费。 银行星期日休息吗? Haben Banken sonntags geschlossen? 银行星期日休息吗? 银行, Bank. 银行。 星期日, Sonntag. 星期日. 休息, sich ausruhen. 休息. 银行星期日休息吗? 银行星期日休息吗? Hören wir uns nun alle Dialoge der heutigen Lektion an. 您好,要帮忙吗? 我交电话费。 请跟我来。 谢谢。 不客气。 您好,要帮忙吗? 是的,我交电费。 请您到第三个窗口。 银行星期日休息吗? 不休息,早上9点开门。 明天早上我就去交费。 Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. Banken spielen eine wichtige Rolle im alltäglichen Leben der Chinesen. Neben dem Einzahlen und Abheben von Geld kann man dort auch die Telefonrechnung oder die Gebühren für das Internet bezahlen, sowie Strom kaufen und natürlich auch Geld wechseln oder einen Kredit aufnehmen. Oft gibt es daher schon morgens um 9 Uhr eine lange Schlange vor der Bank, wobei viele Kunden Schatzanweisungen kaufen wollen. Vor allem Rentner in China interessieren sich für diese Form der Geldanlage, da sie relativ risikolos ist und die Gewinne höher sind als durch Sparzinsen. Um den Kundenservice zu verbessern, haben viele Banken zudem Geldautomaten aufgestellt, an denen man rund um die Uhr verschiedene Transaktionen durchführen kann. Auch die Ausbildung der Bankangestellten und die Effizienz der Arbeitsabläufe wurden gefördert. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt. Wie immer aber noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte meine Stromrechnung bezahlen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.